Bayern 2 Radiokrimi. Wir bringen nun den zweiten und letzten Teil des Hörspielkrimis Zwei Fremde im Zug nach dem gleichnamigen Roman von Patricia Highsmith. Die amerikanische Schriftstellerin, eine Meisterin des Kriminalromans und des Psychothrillers, erzählt darin von dem Architekten Guy Haines, der im Zug einen aufdringlichen Fremden kennenlernt. Die Begegnung verändert das Leben der beiden Männer auf dramatische Weise. Wir begehen jeder einen Mord für den anderen. Guy starrte aus dem Abteilfenster in die Dunkelheit. Wer würde ihm die Geschichte abnehmen, wenn er sie jemand erzählte? Ich bringe Ihre Frau um und Sie meinen Vater. Wie heute hatte er auch damals in einem Zug gesessen, unterwegs von New York nach Metcalf. Damals hatte Miriam ihn zu sich gerufen. Guy, ich erwarte ein Baby. Dann war ein Fremder in sein Abteil gestolpert, ganz offensichtlich betrunken. Ich glaube, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Bruno, Charles Anthony Bruno. Guy Haines. Was war denn los mit Ihrer Frau? Hat sie sich mit anderen Männern eingelassen? Jetzt will sie die Scheidung. Ich glaube, sie bekommt ein Kind. Als sie sie betrog, hätten Sie sie da nicht gern umgebracht? Nein, können Sie nicht mal aufhören mit dem Thema. Haben Sie schon mal Lust gehabt, jemanden umzubringen? Manchmal könnte ich meinen Vater glatt umbringen. Soll ich Ihnen mal den perfekten Mord an Ihrer Frau ausmalen? Soll ich Ihnen mal eine meiner Ideen verraten, wie ich meinen Vater umbringen könnte? Herrgott, meinetwegen tun Sie es doch, aber hören Sie auf mit dem Reden. Sie ist tot, Guy! Miriam, sie ist gestern Abend... Sie ist ermordet worden! Dann kam der erste Brief. Er bestand aus zwei Bogen und enthielt einen klaren und detaillierten Plan für den Mord an Brunos Vater. Wir haben ja im Zug darüber gesprochen. Austauschte Opfer. Ich bringe Ihre Frau. Sie bringt meinen Vater. Von nun an erhielt er fast jeden Tag einen Brief, manchmal zwei. Sie übten eine seltsame, lähmende Wirkung auf ihn aus. Samuel, Bruno ist ein ausgezeichnetes Beispiel für das Schlechteste, was Amerika hervorbringt. Im 21. Brief wurde Anne erwähnt. Sie wollen doch nicht, dass Anne erfährt, welche Rolle Sie bei Miriams Tod gespielt haben, oder? Die Zeit wird immer knapper. Mitte März ist der letzte Termin. Bis dahin wäre alles kinderleicht. Er hatte alle Briefe verbrannt und war auf dem Weg nach Long Island zu Anne, die er seit 3 Jahren liebte. Und die so ganz anders war als Miriam. Er wollte mit Anne hinausfahren und durch die Wälder laufen und morgen wollten sie nach Alton fahren. Das Haus, ihr Haus, das er entworfen hatte, sollte Ende März fertig sein. Dann hatten sie reichlich 2 Monate Zeit zum Einrichten vor der Hochzeit. Als er die Stufen vom Bahnsteig hinunterlief, sah er Annes Leopardenmantel nahe einer kleinen Gruppe an der Bahnhofstür. Anne! Er legte den Arm um sie und küsste sie. Du hast ja keinen Hut auf. Du doch auch nicht. Was ist, Guy? Sie wusste, dass etwas los war. Sie wusste es immer. Nichts. Er schämte sich, als er am Montagmorgen in Annes Zimmer nachsah, ob ein Brief von Bruno dabei war. Es war keiner da. Als auch am Dienstagmorgen kein Brief von Bruno kam, fuhr er zurück nach Manhattan, wo sich viel Arbeit angehäuft hatte. Es gab 1000 Dinge, die ihn aufhielten und irritierten. Sein Leben kam ihm desorganisiert und richtungslos vor, viel chaotischer als damals, als er von Miriams Tod erfuhr. Es war Anne. Darling, es ist etwas passiert. Was denn? Ich habe einen Brief bekommen mit der Morgenpost. Maschinenschrift und nicht unterzeichnet. Was steht drin? Lies ihn vor. Sehr geehrte Miss Faulkner, wird Sie vielleicht interessieren, dass Guy Haines mehr mit dem Tode seiner Frau zu tun hatte, als das Gericht bisher annimmt. Aber die Wahrheit wird ans Licht kommen. Ich meine, Sie sollten das wissen, falls Sie die Absicht haben, einen solchen Mann zu heiraten. Der Unterzeichnete weiß überdies, dass Guy Haines nicht mehr lange ein freier Mann sein wird. Unterschrieben ein Freund. Guy schloss die Augen. Mein Gott. Guy, hast du eine Ahnung, wer das sein kann? Guy, hallo. Ja? Wer denn? Ich weiß es nicht, Anne. Guy, ist es auch wahr? Du musst es doch wissen. Ich weiß es nicht. Ich bitte dich, denk doch mal nach. Irgendjemand, ein Feind. Heb's für mich auf, ja? Ja, natürlich. Ich würde es niemandem erzählen, von der Familie, meine ich. Die Kehle war ihm wie zugeschnürt. Es wurde ihm klar, dass er sich bemühte, Bruno so sorgfältig wie möglich zu decken. So, als sei Bruno, Guy Haines und er selbst der Schuldige. Anne, wann kann ich dich sehen? Kann ich heute noch hinauskommen? Nein, ich soll mit Mutter und Dad zu einer Wohltätigkeitssache gehen heute Abend. Ich schicke dir den Brief mit der Post mit Eilboten, dann hast du ihn morgen früh. Mit der Morgenpost kam der Brief und ebenfalls ein weiterer Plan von Bruno mit dem freundlichen und unmissverständlichen Zusatz, er habe an N einen Brief geschrieben und werde weitere folgen lassen, sowie eine Pistole. Am nächsten Morgen rief Douglas Freer von der Firma Shaw Reality Company an. Mr. Haynes, wir haben da einen sehr merkwürdigen Brief erhalten. Wer? Was für einen Brief? Wegen Ihrer Frau. Ich wusste nicht, soll ich ihn Ihnen vorlesen? Ja, bitte. Schön. Sehr geehrte Herren, es wird Sie gewiss interessieren, dass Guy Daniel Haynes, dessen Frau im letzten Juni ermordet wurde, bei dieser Tat seine Hand im Spiel hatte, und zwar stärker, als die Gerichte wissen. Dieses schreibt einer, der es weiß und der ebenfalls weiß, dass bald ein neues Verfahren kommt, das Haynes wahre Rolle ans Licht bringen wird. Ja. Also der Brief stammt zweifellos von einem Spinner, Mr. Haynes, aber ich fand, Sie sollten es wissen. Die Shaw Reality Company wartete bis zum nächsten Montag und teilte ihm dann mit, dass man mit seinen Entwürfen für ein neues Firmengebäude doch nicht ganz einverstanden sei. Man interessiere sich vielmehr für die Arbeiten eines anderen Architekten. Mittags ging Guy hinunter und trank in einer Bar an der Madison Avenue mehrere Martinis. Er zündete sich eine Zigarette an und merkte dann, dass er schon eine rauchte. Was machte er hier um 1:15? Mit schwimmendem Kopf nach 3 Martinis. Unfähig zur Arbeit, wenn er überhaupt welche hatte. Mal angenommen, er führte diesen Mord für Bruno wirklich aus. Es ist alles so einfach. Nachts ist mein Vater kein lebender Mensch, Guy, sondern nur ein Gegenstand. Auch er selbst würde dann kein Mensch sein, nur ein Motor. Er musste es vollbringen, die Waffe im Zimmer lassen und dann Bruno auf seinem Weg bis zur Verurteilung und zum Tode begleiten. Wie eine Katharsis erschien ihm dieser Gedanke. Er ging nicht ins Büro zurück, sondern nach Hause. Wie von einer Ohnmacht befallen, legte er sich aufs Bett und schlief sofort ein. Bitte. Mach doch nicht alles so schwierig. Ich hab dich sehr gern. Es war dunkel. Er wusste, dass Bruno bei ihm im Zimmer saß, obgleich er nichts hörte. Es war so, wie er es sich in vielen schlaflosen Nächten vorgestellt hatte. Ich bin mit einem Nachschlüssel reingekommen. Du bist doch jetzt soweit. Bruno setzte sich auf die Bettkante und packte Guy an beiden Oberarmen. Guy, wir sehen uns niemals wieder. Wir fahren morgen nach Maine. Mittags fahren wir ab, das steht fest. Meine Mutter und ich und der Chauffeur. Morgen Nacht ginge es gut. Aber außer Donnerstag passt es jede Nacht gleich gut. Immer ab 11 Uhr. Vor 2 Tagen habe ich das Schloss an der Hintertür kaputt gemacht, als ich besoffen war. So schnell wird das nicht repariert. Sie haben jetzt zu viel zu tun. Wenn aber doch... Er drückte Guy einen Schlüssel in die Hand. Und die habe ich auch noch mitgebracht. Was ist das? Handschuhe. Damenhandschuhe, aber sie lassen sich ausdehnen. Hast du die Pistole? Wo ist sie? In der untersten Schublade, da drüben. Der Lampenschirm raschelte und das Licht ging an. Da stand Bruno, riesengroß, in einem neuen, hellen, fast weißen Mantel. Guy hatte das Gefühl, als wäre da eine Vertrautheit und noch mehr eine fast brüderliche Zugehörigkeit. Bruno betrachtete die Pistole, überprüfte das Magazin und legte sie wieder fort. Die grauen Augen, größer und mit fast goldenem Schein, schwammen in Tränen. Er blickte Guy an, als versuche er zu sprechen. Dann fuhr er sich mit der Zunge über die dünnen Lippen, schüttelte den Kopf und streckte den Arm nach der Lampe aus. Das Licht erlosch. Als er fort war, schien es Guy, als sei er gar nicht gegangen. Noch immer waren sie beide im Zimmer und mit ihnen nun auch der Schlaf. Ich bin genau wie Bruno. Hatte er das nicht immer gefühlsmäßig gewusst und war nur zu feige gewesen, es sich einzugestehen? Warum hatte er sich sonst zu Bruno hingezogen gefühlt? Er liebte Bruno. Bruno hatte den Plan ausgearbeitet und alles würde gut gehen, weil bei Bruno immer alles gut ging. Dann kommt das leere Grundstück mit dem einsamen Baum. Zur Linken lag der Wald und Dunkelheit. Die Straßenlaterne. Vorne war die lange, 2 Meter hohe weiße Betonmauer. Unterbrochen von dunklen Flecken, wo der Kirschbaum seine Schatten wirft. Dahinter sieht man das Dreieck des oberen Hausteils. Geh 15 Schritte an der Mauer entlang. Guy tat einen Sprung und fasste den oberen Rand. Jetzt saß er rittlings auf der Kante. Direkt unter dir siehst du die Kiste, die ich dort an die Mauer gestellt habe. Der Boden ist überall mit Gras bewachsen, das bis zur hinteren Treppe geht. Schwer und sacht öffnete sich die Hintertür. Er hielt sie an der Innenseite am Drücker fest. Doch die zweite Tür mit dem Jählschloss widerstand zuerst und er hatte einen Augenblick peinlicher Unsicherheit zu überwinden, bevor er stärker zudrückte und das Schloss aufsprang. Wo ich das Kreuz eingezeichnet habe, knarrt der Fußboden in der Diele. Du kannst auch die vordere Treppe benutzen, aber die Stufen knarren alle. Erst 12 Stufen, die 7. auslassen. Dann kommt ein Treppenabsatz und nochmal 2 kleine Treppen. Dann auslassen, erst 4, dann 3, dann oben noch 2. Leicht zu behalten. Sein Zimmer ist genau rechts. Guy legte die linke Hand auf den Drücker und steckte die rechte automatisch in die Tasche mit der Pistole. Er kam sich vor wie eine Maschine, unverletzbar und jenseits aller Gefahr. Die Nachtlaterne auf der vorderen Veranda erhellt das Zimmer ein wenig. Der Wind kann die Tür zuschlagen. Die Pistole lag in seiner Hand und zielte auf das Bett. Mit Entsetzen erkannte er jetzt den nah an der Wand liegenden Kopf. Er lag schräg seitwärts, als blicke er ihm mit heiterer Verachtung in die Augen. Das Gesicht war dunkler als das Haar, das sich kaum vom Kissen abhob. Die Pistole zielte genau auf den Kopf, wie er da lag. Nein, nicht nachdenken. Du tust es doch für Anne. Vergiss das nicht. Für Anne und für dich selbst. Es ist wie im Krieg. Er drückte ab. Klick, machte der Abzug. Er drückte nochmal ab. Und wieder klickte es. Es ging nicht. Alles war falsch. Nichts stimmte. Das war gar nicht er, der hier im Zimmer stand. Noch einmal drückte er ab. Guy stieß den Fuß hart auf die Bremse. Trotzdem schoss der Wagen kreischend auf das Kind zu. Man hörte das metallene Klappern, als das Fahrrad auf den Boden schlug. Guy sprang heraus und lief um den Wagen herum, wobei er sich das Knie schmerzhaft am Kotflügel stieß und riss das Kind an den Schultern hoch. Oh Gott! Guy, ist ihm nichts passiert? Anne war ebenso blass wie das Kind. Ich glaube nicht. Er scheint in Ordnung. Guy hielt das Vorderrad des Fahrrads mit den Knien fest und bog den Lenker zurecht. Danke. Der Junge stieg auf das Rad und fuhr davon. Guy kam es vor wie ein Wunder. Ich kann heute nicht mehr fahren. Gut, sagte Anne ebenso ruhig, aber in ihren Augen stand ein leiser Verdacht. Das merkte Guy, als sie sich hinter das Lenkrad setzte. Guy stieg wieder ein und entschuldigte sich bei den Faulkners. Sie murmelten ein paar beruhigende Worte. So etwas passiert eben jedem Autofahrer irgendwann einmal. Aber Guy spürte Schock und Entsetzen in ihrem Schweigen, als sie in Annes Wagen nach Elton fuhren, um das Haus anzusehen, das nun fertig war. Also mindestens einmal im Jahr müsst ihr mich zum Dinner einladen, Anne. Aber sicher, Paps. Vielleicht Wildenten, was meinst du? Oder Wachteln? Die Jagd soll hier sehr gut sein. Können Sie mit einer Waffe umgehen, Guy? Sie mussten merken, dass etwas los war, dachte er. Jeder musste es merken, die ganze Welt. Man gab ihm Aufschub. Er wurde so lange verschont, bis ein mächtiges Gewicht auf ihn niederfiel und ihn völlig auslöschte. Na? Planen Sie schon wieder was Neues, Guy? Guy hatte ihn nicht auf der Veranda stehen sehen, als er hinaustrat. Um sich zu entschuldigen, zog er eine zusammengefaltete Skizze aus der Tasche und erklärte sie ihm. Ich habe einen neuen Auftrag angenommen. Ein Krankenhaus. Aber er hört mir gar nicht zu, dachte Guy. Er beugt sich nur zu mir herüber, damit er meine Schuld besser erkennt. Die Schuld umgibt mich wie ein dunkler Kreis. Das freut mich für Sie, Guy. Und für Anne natürlich auch. Wir sind mächtig stolz auf Sie, Guy. Etwas später nahmen die Eltern den Wagen und fuhren zu einem kleinen Laden, um Sandwiches zu holen. Anne stand vor dem großen Kamin, legte ihm die Hände auf die Schultern und blickte ihm ins Gesicht, ein wenig besorgt, aber auch voller Stolz über das neue Haus. Darling, wir haben doch genug Geld. Was um Himmels Willen quält dich denn so? Gar nichts quält mich. Lieber, dann arbeite doch nicht mehr so viel. Und spontan, voller Glück und Vorfreude, schlang sie die Arme um ihn. Automatisch, als ob es gar nichts bedeutete, dachte er, küsste er sie. Weil er wusste, das erwartet sie. Sie merkt es bestimmt, dachte er. Ich denke, ich werde eine Stellung annehmen, Anne. Eine Stellung bei einer Firma? Es war eine Redewendung, die bei Architekten gebräuchlich war. Er nickte und sah sie dabei nicht an. Ja, irgendwas Festes mit gutem Gehalt. Fest? Wo du doch noch ein Jahr an dem Krankenhaus zu tun hast. Tust du es wegen des Geldes? Weil du das Geld vom Krankenhaus nicht nehmen willst? Das ist wohl auch mit ein Grund, ja, vielleicht. Er hatte schon vor Wochen beschlossen, das Krankenhaushonorar zurückzugeben, nachdem er seine Leute bezahlt hatte. Wir waren doch übereingekommen, dass du es dir leisten kannst. Die Welt ringsum war plötzlich still geworden. Alles schien zuzuhören. Er sah ihr zu, wie sie eine Haarsträhne zurückschob. Ich möchte es gern. Warum möchtest du es? Warum willst du dich zum Märtyrer machen, Guy? Guy, vielleicht liegt dir an der Hochzeit doch nicht so viel, wie du glaubtest. Wenn es das ist, dann sag es mir, denn das kann ich eher schlucken als diese Idee mit der Stellung. Wenn du lieber noch warten willst oder wenn du es ganz aufgeben möchtest, das kann ich ertragen. Es war klar, ihr Entschluss stand fest, und zwar schon seit einer ganzen Weile. Gerade an ihrer Ruhe merkte er es. In diesem Augenblick konnte er sie aufgeben. Der Schmerz über den Verlust würde das andere, das Schuldgefühl, auslöschen. Hallo, Ann! Die Eltern waren zurück. Ich brauche die Minze! Ja, Dad, sofort! Wie ist es, Guy? Seine Zunge presste sich gegen den Gaumen. Er dachte, sie ist die Sonne für mich. Die Sonne mitten im dunklen Wald. Aber das konnte er nicht sagen. Ich weiß nicht. Ich hab dich sehr lieb, Guy. Jetzt ganz besonders, weil du mich jetzt ganz besonders brauchst. Als er nachher in der Dämmerung auf der Terrasse stand, überkam ihn ein starkes Glücksgefühl. Für eine Weile schwanden dann die Ängste, die ihn Tag und Nacht verfolgten. Er wollte Anne beschützen, er wollte irgendein unmögliches Ziel erreichen, um ihr eine Freude zu machen. Nie hatte er etwas so stark ersehnt. Und wenn er so fühlen konnte, dann gab es auch einen Ausweg aus den Ängsten. Er musste nur einen Teil seiner selbst überwinden. Nicht Bruno und nicht die Arbeit. Er brauchte nur das andere Stück Ich zu vernichten und in dem Teil zu leben, der er jetzt war. Der Sonntagmorgen der Hochzeit kam. In der Sakristei der Kirche schritt Guy langsam im Kreis um Bob Treacher herum. Robert Treacher war ein Schulfreund aus Chicagoer Tagen und arbeitete als Architekt in Montreal. Guy hatte ihn gefragt, ob er sein Trauzeuge sein wolle. Die kleine steinerne Sakristei mit dem hohen, vergitterten Fenster war wie eine Gefängniszelle. Du hast wohl nicht zufällig eine Flasche mitgebracht, Bob. Aber natürlich. Die ganze Zeit fühle ich das Gewicht und dabei habe ich sie völlig vergessen. Bob stellte die Flasche auf den Tisch und wartete, dass Guy sie nahm. Nach dir. Ich werde noch einen privaten Schluck auf Anne trinken. Sie ist eine sehr schöne Frau. Schön wie eine weiße Brücke. Bei seiner Hochzeit mit Miriam hatten sie auch Whisky getrunken. Guy packte die Flasche und schleuderte sie in die Ecke. Mit lautem Klirren zerbrach das Glas und der Inhalt ergoss sich auf den Boden. Aber die Sirenen, die Stimmen, das unsinnige Tremulieren der Orgel setzten nur für eine Sekunde aus. Gleich darauf war alles wieder da. Mein Gott, Bob, entschuldige. Ach Gott, es tut mir leid. Mach nichts. Ich verstehe dich vollkommen. Aber ich verstehe mich selber nicht. Guy, es wird Zeit. Guy schritt neben ihm die 12 Stufen zum Altar hinauf. Ankläger, dachte er. Alle waren stumm vor Entsetzen. Wann endlich würden sie sich erheben und der Sache ein Ende machen? Wie lange wollten sie noch warten? Guy, kam eine Flüsterstimme. 6 zählte Guy. 7. Guy! Guy sah nach links und folgte dem Blick von 2 Frauen, die sich halb umsahen. Da war Brunos Gesicht. 10. 11. Erst 12 Stufen. Die 7. auslassen. Leicht zu behalten. Er betete, Herrgott, lass mich nicht ohnmächtig werden. Besser ohnmächtig werden als heiraten. Er stand neben Anne und Bruno war bei ihnen. Es war kein Ereignis des Augenblicks, sondern etwas Bleibendes, das immer da gewesen war und immer da sein würde. Bruno, er selbst und Anne. Und das Weiterleben in den Gleisen. Und der Rest des Lebens in den Gleisen, bis dass der Tod uns scheide. Denn das war die Strafe. Was für eine Strafe hatte er auch sonst erwartet? Meine allerbesten Wünsche, Guy. Ich durfte doch reinschauen an so einem Freudentag. Raus. Sofort raus hier. Ich bin gerade erst aus Capri zurückgekommen. Wie ist es dir ergangen, Guy? Ich wollte dir bloß gratulieren, weiter nichts. Verschwinde, hinter dir ist die Tür. Verschwinde! Und lass uns doch Frieden machen, Guy. Ich möchte sogar deine Braut kennenlernen. Bruno trat zu Anne. Ich glaube, wir haben uns schon mal gesehen. Sind Sie nicht verwandt mit Teddy Faulkner? Ja, das ist mein Vetter. Ich habe ein paar Mal mit ihm Golf gespielt. Ich bin nämlich ein alter Freund von Guy. Ein alter Bekannter sozusagen. Ja? Woher kennen Sie ihn denn? Aus der Schule. Wir sind alte Schulfreunde. Mrs. Haynes, Sie sind die schönste Braut, die ich seit Jahren gesehen habe. Ich bin so froh, dass ich Sie kennengelernt habe. Ich freue mich auch. Ich hoffe, ich sehe Sie beide bald wieder. Wo werden Sie wohnen? In Connecticut. Ah, da ist es hübsch in Connecticut. Bruno zwinkerte Guy noch einmal zu, verbeugte sich höflich und ging zu einer anderen Gruppe. Ist das ein Freund von Teddy? Hat Teddy ihn eingeladen? Mach nicht so ein finsteres Gesicht, Darling. Wir gehen ja bald. Guy wandte sich um und suchte nach Bruno. Er sah, wie Bruno am Tisch stand, sich etwas auf seinen Teller füllte und dabei angeregt mit zwei jungen Männern redete, die ihn wie verzaubert angrenzten. War er mit dir auf der Akademie? Nein, bloß auf der Kunstschule, eine Zeit lang. Warum bloß machte er Brunos Lügerei so bereitwillig mit? Hat ein ganz interessantes Gesicht. Interessant? Ja. Ich meine nicht anziehend, bloß einfach intensiv. Guy presste die Lippen zusammen. Intensiv? Sah sie denn gar nicht das Krankhafte, Entartete in Brunos Gesicht? Musste nicht jeder das sehen? Als er in den großen Raum zurückkam, fand er Bruno und Anne auf dem rechtwinkligen kleinen Sofa am Kamin sitzen. Bruno stützte sein Glas nachlässig auf die Sofalehne, auf der sich schon dunkelgrüne Flecken zeigten. Du! Er erzählt mir gerade was über Capri. Also, das Beste ist, man nimmt ein ganzes Haus. Ein Schloss. Je größer, desto besser. Guy beschäftigte sich angelegentlich mit seiner Zigarette und fühlte dabei, wie Bruno schüchtern mit Anne zu flirten versuchte. Guy und ich, wir haben uns oft über Reisen unterhalten. Guy warf seine Zigarette in den Aschenbecher und drückte sie aus. Willst du mal unser Spielzimmer sehen? Klar. Was für Spiele habt ihr denn da? Guy schob ihn unsanft in den kleinen rot tapezierten Raum und schloss die Tür. Was soll das heißen? Guy, du bist betrunken. Was soll das heißen, dass du allen erzählst, wir sind alte Freunde? Durchaus nicht allen, bloß N habe ich es erzählt. Was denkst du dir dabei? Wozu bist du überhaupt hergekommen? Psst, Guy, ruhig. Raus hier. Raus sofort. Wenn ich noch einmal sehe, dass du mit N redest, dann bringe ich dich um. Brunos Lächeln verschwand und kam dann noch breiter zurück. Soll das eine Drohung sein, Guy? Nein, ein Versprechen. Sie sieht so rein aus. So ein liebevolles Mädchen findet man bestimmt selten. Du musst schrecklich glücklich sein, Guy. Hat sie sich eigentlich gleich auf Anhieb in dich verliebt oder kam das erst ganz allmählich? Glaubst du, dass Anne mich mag? Ja. Weißt du, ich möchte nur gern wissen, was ihr so zusammen macht. Spazieren gehen oder Kreuzworträtsel oder sowas. Das machen wir auch alles. Was macht ihr zum Beispiel abends? Anne arbeitet manchmal noch abends. Ich freue mich, dass du so glücklich bist mit ihr. Natürlich war er glücklich. Guy fühlte, wie sich seine Schultern entspannten und der Atem leichter ging. Und doch konnte er kaum glauben, dass sie wirklich sein war. Sie war wie die Göttin, die vom Himmel herabstieg und ihn aus dem Schlachtgetümmel holte, das ihn zweifellos umgebracht hätte. Wie die Göttin der Mythologie, die die Helden rettete. Aber am Ende der Sagen, die er als Kind gelesen hatte, kam dann immer ein fremdes und irgendwie unfaires Element hinzu. Der Ex-Marina. Was? Guy sah Bruno an. Er hatte große Lust, ihn zusammenzuschlagen. Und auch Lust zu weinen. Und plötzlich löste sich sein Zorn in einer Woge von Mitleid. Bruno wusste nicht, was lieben heißt. Das war es, was ihm fehlte. Er war zu verloren, zu blind, um zu lieben oder Liebe zu wecken. Es schien ihm plötzlich tragisch. Du hast niemals geliebt, Bruno, nein? Nein, richtig geliebt wohl nicht. Guy sah ihn an und Bruno schlug die Augen nieder. Weißt du, was die größte Weisheit der Welt ist, Bruno? Ich kenne Masse Weisheiten. Welche meinst du? Dass die Gegensätze auf dieser Welt immer so nahe beieinander stehen. Gegensätze ziehen sich an, meinst du wohl? Nein, das ist viel zu simpel. Was ich meine, also zum Beispiel, du hast mir Geschenke gemacht. Dabei fiel mir ein, dass du mir genauso gut die Polizei auf den Hals gehetzt haben könntest. Aber Guy, du bist doch mein Freund. Ich hab dich doch gern. Guy sprang auf. Er ertrug es nicht länger. Guy, was ist denn los? Guy, warte doch. Du glaubst doch nicht, dass ich sowas fertig brächte, nein? Nie könnte ich das. Guy, niemals. Nicht in 1000 Jahren, Guy. Nicht für 1 Million. Glaub mir doch. Guy! Guy! Barfuß, in weißen Segelhosen, saß Guy mit gekreuzten Beinen auf dem Vorderdeck der India. Gerade kam Long Island in Sicht, aber er wollte es noch gar nicht sehen. 3 Wochen waren sie mit dem Boot unterwegs gewesen, ihre Hochzeitsreise. Er hatte Frieden und Ruhe gewonnen, wie er sie nie zuvor gekannt und noch vor einem Monat nicht für möglich gehalten hatte. Er war jetzt zu der Überzeugung gekommen, dass die Sühne ein Teil des Schicksals war, das ihn erreichen würde, ohne dass er es suchte. Anders war es nicht vorstellbar. Und wenn das so war, so würde ihm dann auch die Kraft zur Sühne gegeben werden. Der Mord, der ihm zunächst als völlig abwegig, als Sünde gegen sich selbst erschienen war, mochte auch Teil dieses Schicksals sein. Anders war es im Grunde gar nicht möglich. Und wenn das so war, so fand er auch den Weg und die Kraft zur Sühne. Und wenn das Gesetz ihm den Tod bestimmt hatte, so gab es ihm auch die Kraft, ihm und auch Anne diesen Tod zu ertragen. Mit einer Drehung der Füße wandte er sich um und erblickte Anne, die an den Hauptmast gelehnt stand und mit einem Lächeln zu ihm herabsah. Es war ein halb unterdrücktes, stolzes Lächeln, wie das einer Mutter, die ihr Kind heil durch eine schwere Krankheit gebracht hat. Als Guy zurücklächelte, staunte er von Neuem, wie er so blind auf ihre Unfehlbarkeit und Sicherheit vertrauen konnte. Sie war doch auch nur ein Mensch. Und am wunderbarsten war es, dass sie sein war. Mr. Haynes? Ja, am Apparat. Mein Name ist Jarrett, Arthur Jarrett, Confidential Detectives Bureau. Wir ermitteln den Mordfall Samuel Bruno. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, Mr. Haynes, wenn Sie mich kurz in meinem Büro aufsuchen könnten. Warum sollte ich das tun? Weil vor meinem Schreibtisch Charles Anthony Bruno sitzt und weil ich Ihnen ein paar Fragen stellen möchte. Ich komme sofort. Arthur Jarrett war Privatdetektiv und hatte sein Leben lang für Brunos Vater gearbeitet. Bruno hatte Jarrett Guy gegenüber mehrmals am Telefon erwähnt. Er schnüffelt überall herum. Er ist ein unerträglicher Wichtigtuer und hält sich für besonders schlau. Ich habe Sie hergebeten, Mr. Haynes, weil ich Ihnen eine ganz einfache Frage stellen möchte. Worüber spricht Charles am meisten mit Ihnen? So gut kennen wir uns nicht. Trotzdem. Er hat ab und zu mit mir über den Palmyra Golf und Country Club gesprochen. Und über was noch? Hat er mit Ihnen über den Mord an Ihrer Frau gesprochen? Ja. Ich glaube, irgendwann mal. Wann und wo haben Sie sich kennengelernt? In der Kunstschule von Parker. Letzten Dezember? Und wann haben Sie ihn wiedergesehen? Erst auf meiner Hochzeit, im Juni. Wie redet er mit Ihnen über den Mord? Ich meine, über den Mord an Ihrer Frau. Er hat mich gefragt, ob ich wüsste, wer es getan haben könnte. Wissen Sie es? Nein. Die Polizei weiß es übrigens auch nicht. Mögen Sie Charles gern? Naja. Was soll ich sagen? Irgendwie schon, aber wir wissen ja gar nicht viel voneinander. Hat er Sie nicht schon öfter geärgert? Hat er sich nicht bei Ihnen aufgedrängt? Nein, eigentlich nicht. Waren Sie nicht ärgerlich, als er auf Ihrer Hochzeit erschien? Nein. Hat Charles mal zu Ihnen gesagt, dass er seinen Vater hasste? Ich weiß es nicht so genau. Ich glaube nicht. Hat er jemals gesagt, dass er ihn umbringen möchte? Nein. Jared zog eine Schreibtischschublade auf und nahm das braun verpackte Buch heraus. Hier ist ein Buch. Plato. Gehört Ihnen. Steht jedenfalls drin. Charles wollte es Ihnen schicken. Ich kann es Ihnen leider noch nicht zurückgeben, weil ich es vielleicht noch brauche. Wie ist er dazu gekommen? Keine Ahnung. Vielleicht habe ich es mal irgendwo liegen gelassen. Vielleicht in einem Zug? Sie haben sich nicht zufällig in einem Zug getroffen? Nein. Ich habe mit dem Kellner gesprochen, der Ihnen beiden in Charles' Abteil das Dinner serviert hat. Guy blickte Jared unbewegt an. Das nackte Schamgefühl war vernichtender als Schuld. Er blieb aufrecht sitzen und sah Jared in die Augen. Er fühlte sich vernichtet. Er wusste nicht, woher, aber dieser Mann wusste alles. Na und? Und? Es interessiert mich nur, warum Sie beide sich so viel Mühe geben, zu behaupten, Sie hätten sich erst Monate später kennengelernt. Sie wollen keine Antwort geben. Na schön, die Antwort liegt ja auf der Hand. Allen dreien, dachte Guy, war diese Antwort sonnenklar. Sie hing sichtbar in der Luft und verband ihn mit Bruno. Bruno mit Jared, Jared mit ihm selbst. War es nicht deshalb, weil Charles Ihnen erzählte, dass er seinen Vater gern umbringen lassen wollte? Und das hat Sie dann beunruhigt, Mr. Haynes, weil Sie Bescheid wussten? Charles hat nichts davon gesagt, seinen Vater umzubringen. Jareds Augen glitten von ihm zu Bruno und fingen gerade noch das dünne, befriedigte Grinsen auf. Naja, reine Theorie. Guy und Bruno verließen zusammen das Haus. Jared hatte sie zusammen verabschiedet. Sie gingen die lange Straße hinunter bis zu dem kleinen Park mit der Untergrundbahnstation und dem Taxistand. Na schön, aber Beweise hat er immer noch. Wie man es auch dreht, beweisen kann er gar nicht. Als Guy etwa eine Stunde später nach Hause kam, war Anne in der Küche. Sie sah, wie Guy den Kopf hob und schnüffelte. Es war der gleiche beißende, kalte Zigarrengeruch, den er nachmittags in Jareds Büro gerochen hatte. Kennst du ihn? Wusstest du, dass er kommen wollte? Was wollte er denn? Er wollte ein paar Auskünfte über Charles Bruno. Wusstest du, dass Charles Vater ermordet wurde? Schrecklich. Ja, ja. Er wollte wissen, ob du glaubst, dass Charles etwas mit dem Tod seines Vaters zu tun gehabt hat. Das Wort Mord aus ihrem Mund bereitete ihm Höllenqualen. Du hast doch nichts davon gewusst, Guy, oder? Nein, natürlich nicht. Glaubst du, dass Charles seinen Vater hat ermorden lassen? Ich weiß es nicht. Guy. Für möglich halte ich es, aber das geht uns ja nicht das Mindeste an. Am Abend zündete Guy im Kamin das erste Feuer des Jahres an, das erste Feuer im neuen Haus. Anne lag auf der langen Steinplatte davor, den Kopf auf einem Kissen. Die leichte Heimwehkühle des Herbstes lag in der Luft und erfüllte Guy mit Melancholie und rastloser Energie. Angenommen, das Geheimnis kam nie heraus. Immer noch überkam ihn zuweilen eine Mischung aus Entsetzen, völliger Mutlosigkeit und der Überzeugung einer zauberhaften Unverletzbarkeit. Vielleicht war er deshalb ohne Angst vor Jared und der Polizei, weil er immer noch an die Unverletzbarkeit glaubte. Wenn niemand bisher bei allen ihren Unvorsichtigkeiten und Brunos Andeutungen richtig kombiniert hatte, musste dann das Geheimnis nicht undurchdringlich sein? Aber was war mit seiner Schuld? Wenn nur Anne ihm verzeihen würde, wäre alles gut. Er kniete sich neben Anne und bedeckte ihr Gesicht mit harten, angsterfüllten Küssen, bis er ihre Arme um den Hals fühlte. Guy, warum sagst du mir nicht, dass es Charles Bruno war, der mir den Brief schrieb damals? Und der dich im März fast zur Verzweiflung brachte. Sag's mir, Guy. Es war keine Bitte. Ihre Stimme war nichts als der leise Schlag einer Uhr, die eine neue Zeitspanne anzeigt. Sag's mir, ja? Willst du? Ja, ja, ja. Ich werd's dir sagen. Guy? Wir bekommen ein Baby. Wir wollen glücklich sein, ja? Freust du dich? Ein Baby? Wann? Wann kommt es denn? Ach, noch lange nicht. Ich denke im Mai. Was wollen wir morgen tun? Können wir nicht mit dem Boot hinausfahren? Wenn du das möchtest, fahren wir mit dem Boot hinaus. Wenn, wenn du das möchtest. Natürlich nur, wenn es nicht so stürmisch ist. Guy, du weinst ja. Sie holten Helen Hayburn aus Manhattan ab und fuhren dann nach Long Island. Die Wintersonne lag klar und wie gefroren über der Küste, dünn auf dem blassen Strand und unruhig funkelnd auf den rastlosen Wellen. Die India ist wie ein verankerter Eisberg, dachte Guy. Schön, dass Sie da sind. Darf ich vorstellen, Miss Helen Hayburn, Mr. Charles Bruno. Freut mich. Mr. Treacher. Hallo. Mr. Charles Bruno. Freut mich. Bruno hatte sich selbst eingeladen, oder besser, Anne hatte ihn eingeladen. Guy hatte mit Bob Treacher bei einem späten Frühstück gesessen, als das Telefon klingelte. Guy erhob sich sofort, aber Anne hatte den Hörer schon in der Hand. Erstaunt hörte er, wie Anne mit Bruno von der geplanten Segelfahrt sprach. Na, dann kommen Sie nur mit. Schön, wenn Sie durchaus wollen, bringen Sie Bier mit. Das war Charles. Du hast doch nichts dagegen, wenn er mitkommt, nicht? Natürlich nicht. Groll war in ihm aufgestiegen. Sie will uns beide zusammen sehen, dachte er. Sie ahnt etwas. Und sie ist immer noch fasziniert von dem Kerl. Wie ich, dachte er. Nein, sie weiß es nicht. Sie kann es nicht wissen. Das Segel aufzuziehen hatte keinen Zweck. Der Wind war zu stark und unruhig. Die India fuhr mit angelassenem Motor in den Sund ein. Bob saß am Steuer. Ein Klatschen, das Wasser spritzte hoch auf. Guy wusste, Bruno war über Bord gegangen. Guy rannte ans Heck und versuchte dabei, seinen Mantel abzustreifen. Seine Arme wurden von hinten ergriffen, er wandte sich um und schlug Bob mit der Faust ins Gesicht. Dann warf er sich ins Wasser. Stimmen und Schiffsgeräusche verstummten. Einen Augenblick lang war es schrecklich still, bevor sein Körper wieder nach oben kam. Du kriegst ihn nicht mehr! Eine neue Welle schnitt die Stimme ab. Er konnte, er musste ihn erreichen. Beim 10. Zug stieß er wieder nach oben. Bruno! Aber er sah ihn nicht. Guy! Anne stand am Heck und wies mit der Hand. Guy schwamm und tauchte und griff mit weiten Armen und ausgestreckten Fingern und suchte und suchte. Bruno! Vielleicht hinter einem der Wellenberge. Wieder stürzte er vorwärts und erkannte dann, dass er die Richtung verloren hatte. Eine Woge schlug ihm seitwärts an den Kopf. Er verwünschte den scheußlichen Riesenleib der See. Wo war sein Freund, sein Bruder? Wieder tauchte er so tief er konnte und griff mit breiten Armen weit, immer weiter ins Wasser. Doch jetzt war dort nur noch schweigende Leere, die allen Raum erfüllte. Und er selbst war nur ein winziges Pünktchen Bewusstsein. Das Graue wurde zu einem schwankenden, braunen Fußboden. Habt ihr ihn gefunden? Bleib liegen, Guy. Ertrunken, Guy. Wir haben gesehen, wie er unterging. Er schloss die Augen und weinte. Einer nach dem anderen verließ die Kabine und ging hinaus. Auch Anne. Irgendwo schlug eine Uhr 9, als Guy abends in dem heruntergekommenen Wohnhaus in einem der schäbigsten Viertel Houstons vor Owen Markmans Wohnung stand. In der Innentasche seines Mantels knisterte der Brief. Er hatte sich alles von der Seele geschrieben. Nichts ließ er unerwähnt, bis 3 große Bogen vollgeschrieben waren. Dann steckte er sie in einen Umschlag und verschloss ihn. Dieser Brief war für Anne. Sie würde die Bogen in der Hand halten und alles lesen. Wenn irgendjemand Miriam wirklich geliebt hatte, war es Owen Markman. Owen musste sie geliebt haben. Er wollte sie heiraten und sie hatte sein Kind getragen. Sie? Was wollen Sie? Was würden Sie tun, wenn Sie wüssten, wer Miriam umgebracht hat? Ahnen Sie's? Nein. Aber ich kenne den Mann und die Polizei wird ihn auch bald kennen. Kommen Sie rein. Die Wohnung war noch schäbiger als das Viertel und noch heruntergekommener als das Haus und der Hausflur. Owen Markman ließ sich in einen Sessel fallen und schüttete sich aus einer halbleeren Flasche Whisky in ein Glas. Es war ein Mann aus New York namens Charles Bruno. Gestern ist er gestorben, ertrunken. Owen setzte sich etwas zurück und nahm einen Schluck aus dem Glas. Woher wissen Sie das? Hat er gestanden? Ich weiß es. Ich weiß es schon seit einiger Zeit. Deshalb hatte ich das Gefühl, es war meine Schuld, weil ich ihn nicht verraten habe. Hey. Sehen Sie, mein Fehler war, dass ich überhaupt mit ihm geredet habe. Dass ich einem Fremden von meinen privaten Sorgen erzählt habe. Hat er zu Ihnen gesagt, er wollte Sie umbringen? Nein, natürlich nicht. Das war nur so eine Idee von ihm. Er war nicht normal, er war ein Psychopath. Ich sagte ihm, er solle den Mund halten und sich zum Teufel scheren. Ich kann ja verstehen, wie Ihnen nachher zumute war, aber wenn das bloß eine Unterhaltung gewesen ist, wie Sie sagen, dann begreife ich nicht, warum Sie sich so viele Gedanken darum machen. Es war Ihr Kind. Sie wollten sie heiraten. Sie haben sie geliebt. Blödsinn. Ich habe sie nicht geliebt. Guy erstarrte. Nicht geliebt. Nicht geliebt. Seine Gedanken suchten den Weg zurück und bemühten sich, all die Gleichungen der Vergangenheit, die nun nicht mehr aufgingen, zurechtzurücken. Jedenfalls nicht so, wie Sie meinen. Klar, ich wollte nicht, dass sie stirbt, aber ich war verdammt froh, dass ich sie nicht zu heiraten brauchte. Das mit der Heirat war überhaupt ihre Idee. Deshalb hat sie sich ja auch das Kind anhängen lassen. Liegt ja nicht am Mann, sowas. Nicht wahr? Owen zuckte mit den Achseln. Er sah ganz zufrieden aus, in offenem Hemd und offener Lederjacke. Guy hatte das irrsinnige Verlangen, ihm etwas in den Schlund zu stoßen, ihn zusammenzuschlagen und zu zermalmen. Vor allem aber, ihn aus seiner Behaglichkeit aufzustöbern. Das ist noch nicht alles, was ich Ihnen sagen wollte. Ich habe einen Menschen umgebracht. Ich bin ein Mörder. Owen setzte die Füße auf den Boden. Das Grinsen der Erstaunen und Entsetzen in seinen Augen war so schwach, so unecht, dass es aussah wie Spott. Ich bin ein toter Mann. Ich bin schon jetzt so gut wie tot, weil ich im Begriff bin, mich zu stellen. Jetzt, sofort. Ich habe jemanden umgebracht. Begreifen Sie das nicht? Sehen Sie doch nicht so gleichgültig aus und lehnen Sie sich nicht immer in den Stuhl zurück. Warum soll ich mich nicht zurücklehnen? Owen hielt jetzt mit beiden Händen sein Glas fest, das er eben von neuem mit Whisky gefüllt hatte. Finden Sie gar nichts dabei, dass ich ein Mörder bin und jemanden ums Leben gebracht habe? Es war nicht festzustellen, ob Owen verstanden hatte oder nicht. Jedenfalls setzte er das Glas wieder an und trank. Sie sind nicht der erste Mann, den ich kenne, der jemand umgebracht hat. Und Frauen erst. Ich möchte nicht wissen, wie viele Frauen frei davon kommen. Ich komme ja gar nicht davon. Ich bin nicht mehr frei. Ich habe das ganz kaltblütig getan, ohne Grund. Begreifen Sie nicht, dass das vielleicht noch schlimmer ist? Ich habe es getan. Er wollte sagen, er habe es getan, weil das Maß an Perversität, das er in sich hatte, es zugelassen habe. Weil das Böse in ihm saß. Aber er sah, Owen würde das alles nicht verstehen. Owen war viel zu fantasielos. Es war genau so, als wenn ich irgendwo in einem Park auf jemanden gezielt und ihn erschossen hätte. Ich muss Ihnen Brunos Idee erklären. Wenigstens blickte ihn Owen jetzt an, nur zeigte sein Gesicht keineswegs einen Ausdruck von Spannung. Können Sie es beweisen? Beweisen? Was habe ich zu beweisen, wenn ich jemanden umgebracht habe? Die Flasche glitt Owen aus den Fingern und fiel auf den Boden. Es war jedoch nur noch so wenig drin, dass fast nichts herausfloss. Was geht mich das eigentlich an? Was es Sie angeht? Sie sind doch ein Teil der Allgemeinheit. Na? Dann soll sich die Allgemeinheit kümmern. Die Allgemeinheit, an die er wegen sich selber gedacht hatte, die verkörperte das Gesetz, die unerbittlichen, ehernen Vorschriften. Die Allgemeinheit bestand aus Leuten wie Owen. Jeder würde es dem anderen überlassen, der es wieder auf den Nächsten weiterschob. Und tun würde es keiner. War es nicht ein Gesetz, das ihn an Miriam gefesselt hatte? Und war es nicht ein Mensch, der ermordet worden war? Und waren es nicht deshalb Menschen, auf die es ankam? Wenn Menschen aller Klassen das Gesetz nicht so ernst nahmen, dass sie ihn anzeigen würden, warum sollte er es dann noch ernst nehmen? Warum hatte er morgens angenommen, er müsse sich der Polizei stellen? Eine masochistische Idee. Er wollte sich nicht stellen. Welche konkrete Schuld lag auf seinem Gewissen? Welcher Mensch wäre bereit, ihn dem Gesetz auszuliefern? Aber vielleicht ein Schwurgericht, sagte Guy nachdenklich. Sicher, sowas ist immer interessant. Sehr interessant, glaube ich. Das interessiert Sie überhaupt nicht, was? Gar nichts interessiert Sie, nicht wahr? Guy blickte auf Owens breite braune Schuhe, die schlaff auf den Absätzen ruhten, die Spitzen einander zugekehrt. Plötzlich erschien ihm die schamlos weiche Schlappheit wie die Quintessenz aller menschlichen Dummheit. Es war die verhasste passive Stupidität derer, die dem Fortschritt seiner Arbeit im Wege standen. Bevor er wusste, was und warum er es tat, hatte er Owens Schuh einen harten Tritt versetzt. Er rüttelte Owen. Wachen Sie auf, Owen! Mir ist schlecht. Guy nahm seinen Mantel vom Bett. Er sah sich um, aber er hatte nichts liegen lassen, weil er gar nichts mitgebracht hatte. Lieber jetzt gleich im Flughafen anrufen, dachte er. Ich muss aufs Klo. Owen stand auf. Mir ist nicht gut. Guy konnte das Telefon nicht finden, aber am Nachttisch hing ein Draht herunter. Er nahm ihn in die Hand und folgte ihm bis unters Bett. Das Telefon stand auf dem Fußboden und der Hörer lag nicht auf der Gabel. Er wusste sofort, dass er nicht heruntergefallen war, denn beide Teile waren zum Fußende des Bettes gezogen worden und die Sprechmuschel war auf den Sessel gerichtet, in dem Owen gesessen hatte. Langsam zog Guy das Telefon zu sich heran. Guy hielt den Hörer sprechbereit und brachte ihn näher ans Ohr. Das wache Schweigen einer lebendigen Leitung drang zu ihm. Hallo? Hallo, Mr. Haynes. Die Stimme klang satt, höflich und eine Spur knapp. Ja, Gerald hier. Wir hatten keine Zeit für eine Wanze, aber ich habe das meiste ohnehin hier draußen vor der Zimmertür mitgehört. Darf ich reinkommen? Gerald musste seine Spürhunde im New Yorker Flughafen gehabt haben und war ihm dann in einer Chartermaschine gefolgt. Das war möglich. Und jetzt war es soweit. Und er war so dumm gewesen, unter seinem richtigen Namen zu fliegen. Kommen Sie rein. Er legte den Hörer auf die Gabel, stand auf und blieb steif stehen, die Augen auf die Tür gerichtet. Sein Herz pochte wie nie zuvor, ganz hart und schnell. Sicher würde er gleich tot umfallen. Los, lauf, dachte er. Spring. Wirf dich auf ihn, sobald er reinkommt. Dies ist deine allerletzte Chance. Aber er regte sich nicht. Dann klopfte es an der Tür. Tag. Er wusste, dass er Jared jetzt Rede und Antwort stehen musste. Das gehörte dazu, hatte immer dazu gehört. Es war unumgänglich und längst vorherbestimmt, wie die Bewegung der Erde. Nichts konnte ihn davor mehr retten. Na? Guy wollte sprechen und sagte etwas ganz anderes, als er vorgehabt hatte. Ja, nehmen Sie mich mit. Zwei Fremde im Zug. Nach dem gleichnamigen Roman von Patricia Highsmith. Aus dem Amerikanischen von Anne Ude, Funkbearbeitung Bernd Lau und Walter Adler. Die Rollen und ihre Sprecher waren Guy Haynes, Matthias Hase, Charles Anthony Bruno, Jens Wawrczyk. Erzähler Peter Fricke, Anne Faulkner, Esther Hausmann, Arthur Jarrett, Privatdetektiv, Klaus Barner, Miriam Haynes, Yvonne Devrient, Owen Markman, Felix von Manteuffel. In weiteren Rollen Karin Schröder, Wolfgang Hüper, Joachim Jung und Peter Rühring. Ton und Schnitt Rolf Knapp und Ulrike Koch. Assistenz Günter Maurer, Regie Walter Adler. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Süddeutschen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk aus dem Jahr 1993.